Das sind unsere aktuellen Themen. Kreiszeltlager zum Teil geräumt, Kurt Dobberschütz ist Scheibenkönig und Freidemokraten informieren sich über Integrationsmaßnahmen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr in Münchehagen musste gestern Abend geräumt werden. Durch die starken Regenfälle verwandelte sich das Gelände immer mehr in einen sumpfigen Moorast. Gemeinsam mit ihren Betreuern wurden die Jugendfeuerwehrler in eine nahe Turnhalle geführt, wo sie die Nacht verbringen und trockenen Fußes ausharren konnten. Wie sehr das Gelände tatsächlich gelitten hat, wird sich heute zeigen. Ein frühzeitiger Abbruch des Zeltlagers kommt für die Organisatoren zurzeit jedoch nicht in Frage. Kurt Dobberschütz ist Scheibenkönig 2016. Am Haupttag des über 600 Jahre alten Nienburger Traditionsfestes setzte er sich mit der besten geschossenen 10 durch. Dobberschütz ist Mitglied des Trommler- und Pfeifenkorps und nun Nachfolger des letztjährigen König Carsten Bockelmann. Zweiter wurde in diesem Jahr Rolf Heidorn. Mit der Königswürde hatte Dobberschütz gar nicht gerechnet. Nein, da gar nicht mit gerechnet. Wir versuchen das ja schon seit fast 35 Jahren, aber jetzt klappt das schon mal. Und irgendwann ist es dann soweit. Ja, es ist schon was Besonderes, denke ich mal. Erstmal heute Abend die Feier noch, morgen die Scheibe einnageln bei uns zu Hause mit so einer kleinen Feier. Alle Nachbarn sind natürlich herzlich eingeladen, ist ja klar. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Die beiden Freidemokraten Jan-Christoph Euten und Heiner Werner informierten sich kürzlich bei der Agentur für Arbeit über die Integration von Flüchtlingen in den Nienburger Arbeitsmarkt. Übereinstimmend konnte festgestellt werden, dass im Landkreis Nienburg Bundesagentur für Arbeit und Kreisverwaltung gut zusammenarbeiten würden. Etwa 1400 Flüchtlinge werden bereits jetzt betreut und bekommen schon Angebote in Bezug auf Sprache und Einblicke in die Berufswelt. Festzustellen sei, dass je lokaler man agieren könne, desto besser das Ergebnis sei. Abschließend fasste Werner zusammen, dass die gute Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Nienburg vor Ort gut für die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt sei. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.